Sehr verehrte Damen, meine Herren, es ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl, eine Freude ohnegleichen, hier zu sitzen und ein paar Worte zu sagen. Ich habe etwas in mir, das ich ausdrücken möchte und wohl kaum kann, diesen Dank, den ich für meinen Kameraden Klausmann und für mich sage, Ihnen sage, meine Landsleuten, für das, was in dieser Zeit, die wir in Australien gehungert und gedurstet haben, für uns getan und gefühlt. Glauben Sie, in diesen unendlichen Wochen, Tagen, Stunden und Minuten, die wir dort gelegen sind, nachts unter dem endlosen Sternenhimmel und bei Tagen in dieser tropischen Hitze, all diese Zeit haben wir gewusst und gefühlt, dass die Heimat an uns denkt, mit uns hofft und betet. Und vor allen Dingen, durch dieses Mitgefühl haben Sie meiner Mutter sehr vieles gegeben, dieser armen Frau, die 53 Tage lang auf die erste Nachricht warten musste. Und dafür, das bei der ersten Gelegenheit, dafür, meine Damen und Herren, meinen allerherzlichsten Dank, den Dank meines Kameraden Klausmann und den Dank meiner Mutter. Die Maschine war fertig repariert am Montag um 4 Uhr nachmittags und am Dienstag früh um 3 Uhr startete ich Richtung Heimat. Nach der vollendeten Reparatur Montagabend malte ich diesen Pfeil auf die Flugzeugseitenwand Richtung Heimat und von da an bin ich eben geflogen in 6,5 Tagen, 85 Flugstunden, Tag und Nacht in der Maschine. Sehr schwer, aber nicht schwer, wenn ich an diesen Pfeil dachte auf dem Flugzeug und dass es tatsächlich West- oder Nordwestkurs war, den ich flog, das heißt Richtung Heimat. Gestartet ist man meist um 1, 2 Uhr morgens, 14, 15 oder 16 Stunden in der Maschine gesessen, das heißt 2500 Kilometer meist geflogen, dann gelandet, da man keinen Begleiter hatte, keinen Monteur, den Motor geprüft, selbst getankt, dann die Startlichter, rot und weiße Lampen auf dem Flugplatz aufgebaut für die Nacht. Mittlerweile war es 9 oder 10 Uhr geworden, man konnte sich ein paar Stunden in die Kabine setzen und schlafen. Dasselbe Hemd, das ich in Surabaya anzog, habe ich übrigens in Berlin noch angehabt. Und dann ging es eben um 12:30 Uhr wieder los. Und wenn man aus der Kabine herauskam, wollten die Nerven nicht, man wollte schlafen. Aber sobald ich diesen Pfeil gesehen habe Richtung Heimat, war es möglich. Und es war nur eine Erholung, dieser Heimflug, absolut keine Anstrengung.